sanft, die Sterne leuchten rein. Das Wasser fließt klar, dass niemand es zerstört. Die Bäume rufen uns, ihre Blätter erzählen Geschichten. Die Vögel warnen uns, die Fauna muss bestehen. Lasst uns die Industrie stoppen, die ohne Grund zerstört. Die Fauna fleht uns an, rettet ihr Herz. Imposante Berge, Felsen von Urzeiten, Flüsse, die sich schlängeln, schützen wir ihre Schlängeln, schützen wir ihre Wahrheit. Wach auf, Bewusstsein, der Planet bittet uns darum. Vereinen wir unsere Kräfte, die Natur lebt. Lasst uns die Industrie stoppen, die ohne Grund zerstört. Die Fauna fleht uns an.